scorpion is coming. He will get you and infect you with his sound. Follow him into the place full of pleasure. Escape from the misery and step into another world. Another world.

of the new generation. Of the new generation. Close your eyes, and you can see it. And you can see it. This world of music that makes you high. Open your mind to the pathway of truth. To the pathway of truth. Let the colors of life help you fly. Help you fly. You can walk through this world of dreams and fantasy. And fantasy. And you will find your own reality. We'll be right back. connected. Connected. Adjective. Being joined, linked, or fastened together. Having a continuous path between any two points. Related by family. Related to others. In operation. Plugged in. You're now connected to the real Booty Babe sound system. Get up, motherfucker! Delta, schönen guten Morgen! Love Red Weekend. Wo sind die Party People heute Abend? Hallo bitte! Yeah! Die Hände bitte sehen, die Hände nach oben mit Klatschen. Hey, hey, hey, hey. Und alle, die richtig fahren wollen, schreien bitte. Yeah! We'll be right back. Alright, Feuerschweine, und ich will euch alle mitsingen hören. Alle bitte, Achtung! Ich hab dieses Gefühl, das wird hier heute ein Riesending. Das ist die Party des Jahres, ja, das sagt mir mein Instinkt. Heute sind alle dabei, es haben sich ja alle getroffen. Wir feiern bis zum Abwinken, hier wird Konfetti geschossen. Hebt die Hände in die Luft und macht die ganze Nacht wach, damit auch jeder Partymuffel geht, weil er abkackt. Kackst du ab, hast du verkackt, denn die Party geht erst los, wenn die Bässe richtig pumpen, bis in jeden Hinterhof. Das ist Affenmusik. Achtung, Achtung! Es wird gefeiert wie noch nie. Ja. Zeig die Hände in die Luft. Hey, hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht. Die lauter. Hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht. Die Hände die bitte. Hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht. Moment, Leute. Mir ist das heute Abend viel zu leise hier, viel zu leise. Bei drei will ich ein Geschrei hören, dass die ganze Bude wackelt, Leute. Eins, zwei, drei! Don't need nobody. Wo seid ihr?